Science Fiction als Radiospiel. Ein Verwirrspiel um rätselhafte Botschaften und die Reaktionen der Mächtigen, die immer nur kurzfristig und an die nächstliegende Bedrohung denken. So könnte man das Science-Fiction-Spiel von Wolfgang Jeschke charakterisieren. Sibyllen im Herkules oder Instant-Bieste ist sein Titel. Ist das schon eine Hitze hier am frühen Morgen und nirgends kann man hier ein Fenster aufmachen. Frau Jost, schalten Sie doch bitte auf laufendes Programm. Moment. Wiedererhöhung der Militärhilfe zugesagt. Wie soeben bekannt wurde, hat sich heute Nacht in der Barentssee nordöstlich des Waranger Fjords ein schwerer Zwischenfall ereignet, an dem ein sowjetischer Fischtrawler und möglicherweise ein amerikanisches Atom-U-Boot beteiligt waren. Bislang unbestätigten Berichten zufolge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fischtrawler schwer beschädigt wurde. Über den Zustand des getauchten U-Boots ist nichts bekannt. Der Zwischenfall soll sich gestern Abend gegen 22.45 Uhr ereignet haben. Aus dem Gebiet werden schwerer Seegang und Schneeschauer gemeldet. Das Wetter... Haben wir noch mehr über den Zwischenfall? Moment. Oh ja, wir haben zwei weitere Informationen dazu, beide von unserem Korrespondenten in Oslo. Aha. Erstens, die Meldung stammt von einem Amateurfunker in Vardø, der den russischen Funkverkehr mitgehört hat. Zweitens... In dem Gebiet werden wachsende militärische Aktivitäten der Sowjets registriert. Danke. Ja, hier wer? Machen Sie mir eine Verbindung mit Oslo. Umso besser, damit Tromsø. Haben wir eine Reaktion aus Washington? Nein, bisher noch nicht. Verbinden Sie mich mit Washington. Ich weiß, wie spät es dort ist. Bitte versuchen Sie es trotzdem. Versuchen Sie es weiter, ich brauche Tromsø. Hast du die Geschichte gelesen von dem Jungen, der dem Mann aus der Zukunft begegnet? Nein. Also der trifft ihn in einem geheimnisvollen Haus im Gebirge und er sagt zu dem Jungen, das, was du durch das Fenster siehst, ist meine Welt. Es liegt Jahrtausende in deiner Zukunft. Du bist ein Teil der Vergangenheit, aus der mein Haus und ich hervorgegangen sind. Die Frage ist, ob ich die Zukunft bin, der du entgegengehst. Wie das, sagte der Junge. Ich bin nicht Vergangenheit, ich bin Gegenwart. Von deinem Standpunkt aus hast du recht, entgegnet der Mann. Aber du vergisst, dass ich die Dinge nicht von deinem Standpunkt aus betrachten kann. Du hältst die Zeit für einen Faden. Sie ist ein Gewirk, ein Teppich, der endlos in alle Richtungen reicht. Ich verfolge einen Faden zurück. Du folgst einer Farbe nach vorn. Welcher, das kann ich nicht wissen. Du darfst dir die Zeit nicht als einen Fluss vorstellen. Es ist ein Ozean, der überflutet, braust und brandet, sich hebt und senkt, von Wellen und Gezeiten, von tiefen Strömungen durchzogen. So schön, ne? Lehrer, du hörst denn gar nicht zu. Ach, entschuldige. Lässt der keine Ruhe, was? Nein. Was haben Sie denn gesagt über die Instant-Biester? Ach, Sie haben gelacht. Ja, Instant-Biester klingt auch lustig. Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, an den Stimmen ist was Drängendes. Etwas Beschwörendes. Als sei es sehr wichtig, was Sie sagen. Soll ich nochmal auflegen? Ja, bitte. Das klingt wie Arabisch. Das ist eher Russisch. Aber es ist nicht Russisch. Jetzt kommt's. Once then be stir. Klingt irgendwie Englisch. Ja, aber was könnte das heißen? Menschliche Stimmen im weißen Rauschen, das wir aus dem Sternbild Herkules empfangen. Ich nehme das Band morgen noch mal mit ins Studio. Vielleicht kann man noch mehr rausholen. Heute bin ich nicht dazu gekommen. Es war ziemlich hektisch wegen des Zwischenfalls. Tja, ich habe gar nichts mehr davon gehört. Die Amerikaner haben dementiert und das hat überhaupt nichts gebracht. Vielleicht war tatsächlich nichts. Ach, ist das eine Hitze. Wenn es wenigstens ein Gewitter gäbe. Da brauchst du nicht nach Effelsberg zu fahren. Ich weiß schon. Bei Gewitter habt ihr Radioastronomen Ferien. Ja, aber bloß für eine Stunde oder zwei. Ich gehe jetzt ins Bett. Kommst du mit? Ja. Schreibt er so? Auch wenn es ein Prophet sein sollte, nicht jedem gilt sein Wort etwas. Wer zum Teufel ist das? Das ist der Prediger, der überall in den Zeitungen steht. Er sagt, die Welt geht bald unter. Nostradamus nennt er sich. Nostradamus von Delft. Ach, der. Seine Anhänger haben den Saal gemietet. Die bringen Umsatz, geben mir Geld aus, weil sie glauben, es ist so bald nichts mehr wert. Aber du glaubst es nicht, was? Nein. Das darf denn heute sein, Herr Färber. Hm, erstmal ein Bier. Hallo, Helmut. Ja, grüß dich, Erich. Wie war's im Urlaub? Ah, sehr schön. Wollt ihr auch ein Bier, Lorenz? Ja, und bitteschön, was zu essen. Was gibt's denn heute? Ach, nicht mehr viel. Die vom jüngsten Gericht, die haben schon fast die ganze Karte abgeräumt. So. Würstchen mit Sauerkraut haben wir noch, Gulaschsuppe oder was Kaltes. Oh, ich nehme die Würstchen. Ja, mir eine Gulaschsuppe. Zwei Bier, eine Gulaschsuppe, einmal Würstchen mit Sauerkraut. Was ist denn hier los? Ach, so ein Sektenprediger aus Holland. Nennt sich Nostradamus von Delft. Wie du hörst, er kündet vom Weltuntergang. Die Dummen sterben nicht aus. Ich fürchte, das wird zur Jahrtausendwende noch viel schlimmer werden. Das war schon immer so bei den runden Zahlen. Was gibt's denn Neues auf der Station? Das Bier, sehr zum Wohl. Ja, danke schön. Ach, nichts Spezielles. Die Durchmusterung läuft noch. Schwanleier, Herkules, die Galaxien im Schlangenträger, die übliche Sache. Der neue Mavar-Verstärker ist schon wieder kaputt. Wir sollten das Ding zurückschicken. Ach, Tom ist Freitag für zwei Wochen in Urlaub gefahren. Draußenberg, glaube ich. Naja, zum Ebel! Nicht mit Radio, Antennen und mit technischen Firlefanz, wie es diese Toren tun oben in Effelsberg. Denn ich sage euch, diese Menschen sag mal, sind taub. Damit sind wir gemeint. Dieser Quatschkopf. Kann man die Tür nicht zumachen, damit man sich das Geschrei dieses Menschen nicht anhören muss? Sie sollten auch mal in sich gehen. Ihr werdet schon noch die Zuchtrute Gottes spüren. Ja, schon gut, schon gut. Hörst du das Blöken der Erde? Gulaschsuppe, die Würstchen, ja, guten Appetit. Wir müssen bei der Hitze die Tür ab und zu auflassen. Muss der Kerl so schreien? Es können doch nicht lauter Taube sein, die da drin sitzen. Der schreit immer so, wenn er in Fahrt ist. Guten Appetit, gleichfalls. Was macht die Neue? Die Bodenstedt? Mhm. Sehr tüchtig, muss man ihr lassen. Intelligentes Mädchen. Hat übrigens im Herkules ihr IT entdeckt. Wir hatten so ein paar Störgeräusche. Im Herkules? Ja, wieso? Ja, hatten wir letztes Jahr auch bei der Durchmusterung. Ah, da war ich nicht dabei. Sind nur ein paar Knackser, aber sie schlagen voll durch. Bei Mavar wie bei Mesa. Ja, kurz und gut. Sie glaubt, dass es sich um Signale handelt. Sie behauptet, dass sie, wenn man die Geräusche sehr stark dehnt, menschliche Stimmen hören könne. Hm. An einer Stelle sei deutlich, etwas auszumachen, das sich wie Instant Beaster anhört. Instant Beaster? Mhm, ja. Sag mal, was meint sie damit, wenn man die Geräusche sehr stark dehnt? Die Bodenstedt lebt mit einer vom Rundfunk zusammen. Aha. Ja, ja, und diese Freundin ist Tontechnikerin oder Cutterin oder sowas. Die kann durch irgendwelche Tricks diese Knackser auseinanderziehen. So. Ja, das Ergebnis ist ein Gezwitscher, das tatsächlich von menschlichen Stimmen stammen könnte. Und an einer ganz bestimmten Stelle hört es sich an, als sagte jemand mit Fistelstimme sowas wie Instant Beaster. Und wo soll das Gezwitscher herkommen? Was ein Herkules? Quatsch. Dass ich eine verwundert, falls ihr noch erspäht auf ihren Menschen. Ah, der Heilige von nebenan scheint endlich fertig zu sein. Einmal fest mit drauf? Ja, gut. Dann lasse ich meinen Wagen da. Gabi, zahlen bitte. Sofort. Geben Sie mir Herrn Leitner, bitte. Frau Dr. Bodenstedt? Ja? Der neue Mavar ist immer noch kaputt. Der alte hat seine Tücken. Wir kriegen ihn heute nicht mehr hin. Sie werden sich mit dem Meser begnügen müssen. Außerdem hat der Lenz jetzt Feierabend. Überstunden nur nach Genehmigung von Professor Kuczynski. Es sei denn, Sie sind sehr lieb zu ihm. Dann macht er sie für Sie persönlich. Ich nehme den Meser. Nein, Frau Bodenstedt. Guten Abend. Guten Abend, Herr Färber. Guten Abend, Herr Dr. Lorenz. Den Doktor schenken Sie sich bitte. Na, was machen Ihre Instant-Biester? Sie werden staunen. Wollen Sie hören? Ja, natürlich. Erinnern Sie sich? Das sind die gleichen Störungen, wie wir sie letztes Jahr in dem Bereich hatten. Jetzt hören Sie sich das an. Don't understand. Please turn. Genau das könnte es heißen. Moment mal, was könnte das heißen? If you don't understand, please turn. Spricht also Englisch, unser E.T. Und was hat die Botschaft zu bedeuten? Vielleicht ist das wörtlich gemeint. Was meinst du mit wörtlich? Dass man die Aufnahme verkehrt herum abspielen soll. Aber was hätte das für einen Sinn? Vielleicht ein Code. Für den der Schlüssel gleich mitgeliefert wird? Unwahrscheinlich. Ja, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine Gebrauchsanweisung handelt. Spielt die Aufnahme andersrum ab. Das hat meine Bekannte gemacht. Hören Sie mal, was sie aus der Störung rausgeholt hat. Das klingt wie Arabisch. Ich habe die syrische Botschaft angerufen und denen das vorgespielt. Es heißt auf Deutsch, warten Sie mal, hier, das Weltall wird von sterblichen Menschen verlassen sein, dass sich einer wundern wird, wenn er noch die Spur eines Menschen auf der Erde findet. Haben Sie noch mehr von diesen Knacksern aufdröseln können? Ja. Da sind wir offensichtlich in den Sprechfunkverkehr zwischen Sayut und Bodenstation geraten. Das würde mich wundern, denn auf Deutsch heißt das, so geschah's, die Welt ist nicht mehr die Welt, wenn die Menschen zugrunde gehen. Übel brennend schauen dann die Unglückseligen zum Himmel. Das hört sich wirklich nicht wie Sprechfunk an. Ja. Sie werden sich kaum solche Dinge erzählen, außer es wurde aus irgendeinem Theaterstück rezitiert oder sowas. Haben Sie noch was? Ja. Das klingt ja wie eine antike Tragödie. Ist aber neugriechisch und bedeutet, es verbrennt die Erde und hebt das ganze Geschlecht der Menschen und alle Städte mitsamt den Flüssen, dem Meere. Alles wird entzündet, wird zu schwarzem Staub. Und so geschah es. Noch eine Probe? Ja, bitte. Bitte, Das ist italienisch. Moment mal. Reichtum vergeht. Auf deinen Fundamenten hausen von nun an Wölfe und Füchse. Und du wirst ganz verlassen sein, als würdest du gar nicht existieren. Und so geschah es. Das Weltall wird verlassen sein von sterblichen Menschen, dass einer sich wundert, wenn er noch die Spur eines... Hatten wir das nicht schon? Ja, ja. Das arabische Fragment ist mit dem Schluss des italienischen identisch. Ja, das lässt darauf schließen, dass es sich um einen zusammenhängenden Text handeln könnte, der in mehreren Sprachen ausgestrahlt wurde. Von wem? Tja, von wem? Und weshalb umgedreht und in dieser komprimierten Form? Und weshalb im 21 cm und im 11 cm Bereich unserer Lauschfrequenz am Wasserloch, der Frequenz des kalten Wasserstoffgases und der heißen jungen Sterne? Ein abgefeimter Schabernack. Ja, das müsste nicht nur ein ausdauernder Spaßvogel sein, wenn er uns über Jahre hinweg damit unterhält, sondern auch ein technisches Genie, wenn er es fertig bringt, uns diese Botschaften in die Antennenschüssel zu praktizieren. Und das von der gleichen Position aus. Sie sagten, diese Störungen seien schon seit Jahren im Herkules aufgetreten, Herr Lorenz? Ja, ja. Sie haben uns schon vor 10 Jahren Rätsel aufgegeben. Zuerst dachten wir an einen Antennenfehler, aber das konnten wir bald ausschließen. Sie kamen auch nicht von M13 und M92 und nicht aus den Nebeln 6210 und 6292, sondern aus dem Raumbereich zwischen Mu Herkules und Xi Herkules. Und dort ist kein astronomisches Objekt zu entdecken. Ja, wenn die Quelle aber seit 10 Jahren ortsfest ist, dann muss sie sich weit jenseits der Plutobahn befinden. Und dort wird jemand einen Satelliten betreiben, um die Menschheit mit mysteriösen Cassandra-Rufen in allen Sprachen zu beglücken. Humbug. Entschuldigen Sie bitte, Frau Bodenstedt, das war nicht als Kritik an Ihrer Arbeit gemeint. Ich finde es großartig, was Sie da geleistet haben, aber wir werden diesen Witzbold auf der Erde zu suchen haben. Glauben Sie, dass ich Antennenzeit bekommen könnte? Das sollten Sie sich lieber gleich aus dem Kopf schlagen. Sagen Sie besser kein Wort zu Professor Kuczynski von Ihrer Entdeckung. Dürfte ich mir wenigstens ein paar von den Störungen aus früheren Jahren heraussuchen? Vielleicht lassen sich noch ein paar davon entziffern. Ich möchte auch versuchen, eine Parallaxenbestimmung durchzuführen. Vielleicht lässt sich das Rätsel lösen. Wenn Sie sich die zusätzliche Arbeit machen wollen. Ich sehe keinen Grund, weshalb ich Ihnen das verbieten sollte. Lassen Sie sich von Herrn Leitner das Archiv zeigen und suchen Sie sich die entsprechenden Aufnahmen heraus. Ich danke Ihnen, Herr Färber. Bitte schön. Du hast vorhin was über Cassandra-Rufe gesagt. Gab es nicht seit dem Altertum eine Reihe von Damen, die apokalyptische Visionen hatten? Ja, die Sibyllen. Seltsam. Erinnerst du dich an vorhin, als wir gegessen haben, dieser Prediger, dieser Nostradamus von Gent? Von Delft. Wie? Nostradamus von Delft. Ah ja, richtig. Ich habe da eine Stelle im Ohr, die lautet so ähnlich wie, so verlassen von sterblichen Menschen wird das Weltall sein, dass sich einer verwundert, falls er noch erspäht auf Erden Menschenspur. Richtig. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang? Nein, aber es ist derselbe Text. Glaubst du, dass wir mit unseren Antennen das empfangen, was in den Gehirnen dieser Prediger vom jüngsten Gericht vor sich geht? Oder die Gehirne empfangen dieselbe Botschaft wie wir, nur auf einer anderen Frequenz. Vielleicht wird die Botschaft physikalisch und mental ausgestrahlt. Erich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber möglicherweise besteht tatsächlich ein Zusammenhang. Also bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Sibyllinische Texte gibt es seit mehr als 2000 Jahren. Sie liegen gedruckt in zahllosen Übersetzungen vor. Ein Sektenprediger kann sie ebenso benutzen wie unser Spaßvogel. Die Texte sind die einzige Verbindung. Wahrscheinlich hast du recht. Aber mich lässt die Idee nicht los, ob nicht ein weiterer Zusammenhang bestehen könnte. Na, was Neues von unserer Sibylle im Herkules, Frau Bodenstedt? Noch nichts, Herr Färber. Meine Bekannte hat im Moment viel zu tun. Macht sie das umsonst? Das macht sie für mich. Aha. Habt ihr gehört? Ein russischer Fischtrawler hat in der Barentssee ein amerikanisches U-Boot gerammt. Angeblich war es in sowjetische Hoheitsgewässer eingedrungen. Wahrscheinlich sollte mal wieder das U-Boot-Abwehrsystem getestet werden, wie es die Russen alljährlich bei den Schweden tun. Bei dem Zusammenstoß soll das U-Boot beschädigt worden sein. Es liegt auf Grund. Der Funkkontakt ist abgerissen. Der Kapitän fordert freien Abzug. Die Russen wollen, dass es auftaucht. Ah, der wird wohl kaum seine Raketen herzeigen wollen. Obwohl ich nicht glaube, dass sie ein Raketen-U-Boot so nah am Gegner operieren lassen. Es soll ein Boot der Ohio-Klasse sein. Ja, dann ist es ein Raketen-U-Boot. 24 Langstreckenraketen vom Typ Trident. Je mit 8 unabhängig voneinander steuerbaren Atomsprengköpfen. Mensch, 192 heiße Eier. Damit taucht er niemals auf. Die Amerikaner dementieren, dass sich Nuklearwaffen an Bord befinden. Die haben zuerst sogar dementiert, dass überhaupt eins ihrer U-Boote darin verwickelt war. Sie brauchen Verhandlungsspielraum, also streiten sie ab. Klar, die Russen sind sehr nervös, wenn solche Vernichtungsmaschinen direkt vor ihrer Haustür auftauchen. Hm. Ja, Färber? Ein Gespräch für Sie, Frau Bodenstedt. Eine Frau Just will Sie sprechen. Mhm. Hallo, Ute. Ach, was. Ja, du bist hier? Dann komm doch rein. Meine Bekannte hat eine wichtige Entdeckung in unserer Sache gemacht. Aber das wird sie uns selbst erzählen. Das ist Frau Joost. Lorenz. Sag Frau Joost, Färber. Sie sind Herr Färber. Ich habe hier noch was für Sie. Ich bin nämlich auf zwei Texte gestoßen, die in einem anderen Zusammenhang zu stehen scheinen. Einen englischen und einen deutschen. Hört sich an wie Hilferufe. Hilferufe? Wer ruft um Hilfe? Ne, das geht nicht daraus hervor. Das sind noch ein paar Fragmente Arabisch und Französisch. Jetzt kommt's. Ein Drachen in der See, auf dem Grund des Meeres. Wenn unsere Berechnungen richtig sind, wer uns versteht, senden wir in all den Sprachen ein Maximum an Redundanz. Vielen Dank, Frau Just. Ja, Frau Bodenstedt, ich glaube, wir werden die Sache nun doch Professor Kuczynski unterbreiten müssen. Sind das alle Textfragmente, die bisher vorliegen, Frau Dr. Bodenstedt? Ja, von den Fremdsprachigen habe ich Übersetzungen anfertigen lassen. Es handelt sich hauptsächlich um Zitate aus sibyllinischen Texten. Folgende konnten identifiziert werden: die italische, die jüdische, die delphische, die kumäische, die libysche, die eritreische und die hellespontische Sibylle, die sogenannte Seherin von Prag und aus den Visionen der Gräfin Franziska Marie Belliant. Die englische Textstelle von dem Drachen in der See und den heiligen Büchern der dunklen Jahrhunderte konnte bisher nicht identifiziert werden. Ihre Hypothese? Tja, so weit bin ich noch nicht. Tatsache ist, dass diese Botschaften von einer seit fast 10 Jahren ortsfesten Quelle stammen. Ich habe eine Parallaxenbestimmung durchgeführt anhand früherer Beobachtungsdaten. Die Quelle dürfte sich mindestens 500 Milliarden Kilometer, höchstens aber 1 Billion Kilometer entfernt befinden. Das wäre ja nur 1/10 Lichtjahr. Was halten Sie von der Geschichte, Dr. Faber? Nun, ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Sektierer vom jüngsten Gericht da draußen einen Propagandasender betreiben. Ich halte die ganze Geschichte für einen Scherz, obwohl ich gestehen muss, ich habe keine Ahnung, wie dieser Spaßvogel das fertigbringt. Dr. Lorenz? Also ich glaube, wir sollten uns vor einem allzu vorschnellen Urteil hüten. Teile des englischen Textfragments enthalten im Gegensatz zu den anderen technische bzw. wissenschaftliche Ausdrücke. Da ist von Berechnungen die Rede, von einem Maximum an Redundanz. Und die natürlich besonders geeignet sind, Wissenschaftler an der Nase rumzuführen. Ja, das mag sein, aber das deutsche Textfragment klingt wie ein Hilferuf, wie eine Warnung. An uns? Aber von wem? Das weiß ich nicht. Die Absender sind sicher Menschen. Ich glaube nicht, dass diese Botschaften von irgendwelchen Außerirdischen verfasst und in menschliche Sprache übertragen wurden. Das können wir ja wohl mit Sicherheit ausschließen. Mit Sicherheit, Herr Dr. Lorenz. Vielleicht kommen sie vom lieben Gott. Oder aus der Zukunft. Nun, zu Fröhlichkeit ist kein Anlass. Eine derartige Warnung wäre bei der angespannten weltpolitischen Lage sicher nicht unangebracht. Aber ich sehe, wir kommen so keinen Schritt weiter. Ich schlage Folgendes vor. Erstens, Herr Dr. Lorenz überprüft die Parallaxenbestimmung von Frau Dr. Bodenstedt. Vielleicht ist ja doch ein Fehler in der Berechnung unterlaufen. Zweitens, suchen Sie möglichst alle Störungen zusammen, die wir aus dieser Traumregion auf Band haben. Vielleicht stoßen Sie auf Texte, die uns Aufschluss über den Absender geben. Dann könnte man die Dame vom Rundfunk eventuell für ein paar Tage beurlauben, damit sie ausschließlich für uns tätig sein kann, Frau Dr. Bodenstedt? Ja, das müsste wohl offiziell von der Universität ausgehen. Frau Just muss ja auch ein Tonstudio zur Verfügung haben. Ich möchte dieser Sache unter keinen Umständen einen offiziellen Charakter geben. Bitte versuchen Sie, dass es sich so machen lässt. Ich bin selbstverständlich gerne bereit, Frau Just ein Honorar zu bezahlen. Unter einer anderen Auftragsbezeichnung, versteht sich. Und damit bin ich beim dritten Punkt, meine Damen und Herren, den ich Ihnen ganz besonders ans Herz lege. Kein Wort an die Presse, an die Kollegen, an die Öffentlichkeit. Und darum möchte ich auch Frau Just gebeten haben. Ja, selbstverständlich. Bitte sagen Sie ihr das, Frau Dr. Bodenstedt. Unser Institut hat einen guten Ruf. Ich möchte nicht, dass er darunter leidet, wenn eines Tages sich jemand damit brüstet, uns zum Narren gehalten zu haben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Den Wunsch kann ich ihm leider nicht erfüllen. Wieso? Was haben Sie gemacht? Ich habe mich schon ein bisschen herumgehört in der Branche, ob nicht andere Observatorien auch drauf gestoßen sind. Oh, das war voreilig. Wenn der Alte erfährt, dass ohne seine Billigung etwas rausgegangen ist. Ich habe nur ein paar Kollegen, die ich von Tagungen her kenne, angeschrieben und sie gefragt, fällt euch was von Herkules ein? Ja, und? Bisher nur eine einzige Reaktion von Professor Alba in Puerto Rico. Eine Postkarte. Darauf steht, hochbelaubte Gipfel der Berge und sämtliche Menschen. Was ist das? Hellespontische Sibylle. Du wirst dem Erdboden gleich und das Feuer wird dich ganz verzehren. Hingekauert am eigenen Boden, dein Reichtum vergeht. Auf deinen Grundmauern hausen von nun an Wölfe und Füchse. Ein Spaßvogel lässt grüßen. Dann ist es also kein lokales Phänomen. Die Botschaften scheinen tatsächlich aus dem Raum zu kommen. Wusstet ihr, dass Herkules bei den Phöniziern der Gott der Seeleute war? Das Sternbild hieß bei ihnen der Kniende. Sie brachten ihm Opfer, bevor sie in See stachen, damit ihre Schiffe sicher ihr Ziel erreichten. Was willst du damit sagen? Mir gehen die Zusammenhänge nicht aus dem Kopf. In dem englischen Textfragment ist doch von einem Dragon in the Sea die Rede. Ja, ja. Wir konnten es bisher nicht als sibyllinischen Text identifizieren, aber dieser Dragon in the Sea, der kam mir irgendwie bekannt vor. Ich wusste, ich habe mal ein Buch mit diesem Titel gelesen. Es ist der Roman eines amerikanischen Autors, in dem ein zukünftiger U-Boot-Krieg geschildert wird. Und ausgerechnet darin stoße ich auf die Stelle mit Herkules, dem Knienden, Gott der phönizischen Steuerleute. Wenn ich an den U-Boot-Zwischenfall in der Barentssee denke, dann läuft es mir kalt den Buckel runter. Und ausgerechnet aus dem Sternbild des Herkules, da kommt eine Warnung. Herrgott, mach dich doch nicht verrückt, Erich. Das sind doch Hirngespinste. Helmut, ich habe Angst. Ich glaube, die Menschheit war noch nie einer nuklearen Katastrophe so nahe wie jetzt. Stell dir mal vor, dieser amerikanische U-Boot-Kapitän, der seit fast 3 Wochen mit seinem beschädigten Stahlsarg auf dem Meeresgrund liegt, abgeschnitten von der Außenwelt, der drückt in einem Anfall von Irrsinn auf den Knopf. Der kann nicht einfach auf den Knopf drücken. Alle nuklearen Waffen sind Double-Key-Waffen. Du brauchst 2 Schlüssel dazu. Und den ausdrücklichen Befehl des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Da irrst du dich, mein Lieber. Das gilt nicht für U-Boote. Wenn ein Kapitän in einer Krisensituation die Funkverbindung zu seiner Admiralität verloren hat, dann steht es allein in seinem Ermessen, ob er seine Atomraketen abfeuert oder nicht. Das glaube ich nicht. Wissen Sie das sicher? Bin ich ziemlich sicher. Das ist für mich unvorstellbar. Das wäre der nackte Irrsinn. Das ist der nackte Irrsinn. Und dieser Mann steht nahe davor. Er darf sein Boot und seine Raketen nicht ausliefern. Er ist eingekreist und von Minen und Fangnetzen umgeben. Seit fast 3 Wochen ist er ohne Kontakt zur Außenwelt. Er kann nur Bojen auflassen, mit denen er in sturer Regelmäßigkeit freien Abzug fordert. Ich dachte, die Amerikaner haben dementiert, dass Raketen an Bord sind. Inzwischen haben sie es zugegeben und die Russen auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die ihr unnachgiebiges Verhalten heraufbeschwören könnte. Stellt euch doch mal vor, dieser Zwischenfall löste tatsächlich einen Atomkrieg aus. Und wir haben die Warnung davor seit 10 Jahren auf Band und sind so blöd, sie zu begreifen. Und woher soll die Warnung kommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht aus der Zukunft. Das ist doch Quatsch. Aber gut, nehmen wir einmal an, diese Botschaften kommen aus der Zukunft. Wieso sind es mystische Sibyllensprüche, die man uns sendet? Wieso wird nicht klipp und klar gesagt, am so und so vielten droht dort und dort ein Zwischenfall, den ihr tunlichst vermeidet, sonst droht der große Knall? Das wird von der Quellenlage abhängen. Vielleicht bleibt nach dem großen Knall nicht viel übrig. Vielleicht vermittelt das, was übrig bleibt, ein falsches Bild von uns und unserer Zeit. Wie würde sich zum Beispiel uns das Problem stellen, unseren Menschen des 10. Jahrhunderts zu wenden? Wir würden uns Texte aus dieser Zeit vornehmen, um uns ein Bild von diesen Menschen zu machen, etwa von ihrem Denken, von etwas von ihren Interessen zu erfahren. Und was hätten wir? Die Taten Karls des Großen. Von Notker dem Stammler. Merseburger Zauberspiel. Ja, das Evangeliar Karls des Kahlen. Firdauses Königsbuch, den Divan von Mutanabi, das Waltarili, die Schriften der Roswitha von Gandersheim. Ja, wie würdest du eine Botschaft an einen Kollegen 1000 Jahre in der Vergangenheit abfassen? Ja, an Al-Batani oder Abu El-Wefa in Bagdad? Was könntest du voraussetzen? Und was würde vor allem verstanden? Und was wird man über unsere Zeit wissen? Sieh dir doch die Flut der Weltuntergangsliteratur an. Diesen Nostradamus von einst und den von Delft. Zahllosen Propheten und Sibyllen der Regenbogenpresse in Millionenauflagen. Vielleicht bleibt von unserer Zeit weniger, als uns aus dem 10. überliefert ist. Stellt euch mal vor, wir sind Legende. Und da gibt es die Legende von dem Drachen auf dem Meeresgrund. Durch Jahrhunderte mündlich überliefert an den Lagerfeuern in den Wüsten eines postatomaren Europa. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wie eine Art Rückkopplungseffekt. Na gut. Aber wie steht es mit Legenden über Radioobservatorien? Oh, ich könnte mir respektable Ruinen vorstellen, die man irgendwann wieder richtig zu deuten weiß. Die Frequenz des Wasserstoffs? Ist eine universelle Konstante, deren Kenntnis man bei jeder einigermaßen technisierten Zivilisation voraussetzen kann. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie übermittelst du Botschaften in die Vergangenheit? Wenn man Tachyonen entdeckte, Teilchen, die sich schneller als das Licht bewegen, dann hat man einen Träger, der automatisch in die Vergangenheit liefe. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, weshalb die Botschaften verkehrt sozusagen Hals über Kopf eintreffen, weil sie in der 4. Dimension gedreht werden, bevor sie in den Normalraum zurückpurzeln. Alles Spekulation, mein Lieber. Ja, aber sie lassen mich nicht mehr schlafen. Die entscheidende Frage ist doch, weshalb sollten sie versuchen, uns zu warnen? Weshalb sollten sie es nicht tun, wenn sie dazu in der Lage sind? Weil sie es ja am besten wissen müssen, ob sich die Katastrophe ereignet hat oder nicht. Sie können doch nicht nachträglich ihre Geschichte verändern. Was passiert ist, ist passiert. Also das scheint mir eine sehr monolineare Auffassung von Zeit zu sein. Die Zeit ist linear. Kein Mensch weiß, wie die Zeit wirklich ist und was sie ist. Vielleicht ist sie nur eine menschliche Denkgewohnheit, wie die Kausalität und die Logik. Du darfst die Zeit dir nicht als einen Fluss vorstellen. Sie ist ein Ozean, der überflutend braust und brandet, sich hebt und senkt von Wellen und Gezeiten, von tiefen Strömungen durchzogen. Wie? Ach, nichts. Es ging mir im Kopf herum. Irgendwo habe ich das kürzlich gehört. Ich glaube, es war eine Geschichte. Frau Jost, wir müssen im Archiv ein Interview mit einem amerikanischen Admiral haben. Ist einige Jahre her, Mitte, Ende der 70er. Aha. Powers oder so ähnlich. Powers. Nein, er hieß Carter, wie der damalige Präsident. Paul Carter war der Name. Da sagte er etwas über U-Boote, die keinen Kontakt mehr mit ihrer Basis haben. Und ist es sehr eilig, Herr Wehr? Sehr eilig, ich brauch's für die Redaktionskonferenz. Ja. Wie ist das mit den U-Booten? Flugzeuge könnten nämlich ihre Bomben nicht selbstständig abwerfen. Da sind technische Sicherungen eingebaut. Admiral Paul Carter bestätigt dem Reporter zum ersten Mal öffentlich, dass der Kommandant eines U-Bootes tatsächlich seine Atomraketen selbstständig abfeuern kann, wenn er in einer Krisensituation die Funkverbindung verloren hat. Könnte jeder U-Boot-Kommandant unabhängig von anderen Kommandostellen seine Raketen starten, wenn der Funkverkehr zusammenbricht? Es gibt nichts, was auf irgendeine Weise von außen her den Start einer Rakete auf einem U-Boot verhindern würde. Interlock system that has to receive electromagnetic pulses from outside the submarine to enable the missile to be launched. No, that's not the case. The whole thing is vested in the integrity of the crew. Die ganze Sache liegt in der Verantwortung der Besatzung und der Zuverlässigkeit der Besatzung. Obwohl die gesamte Mannschaft bei einem Abschuss zusammenarbeiten müsste, ist es eine Tatsache, dass ein U-Boot allein den Weltkrieg auslösen kann. Ein sowjetischer Angriffsplan müsste einkalkulieren, dass amerikanische U-Boote irgendwo draußen sind. Vielleicht reißt der Kontakt zu ihnen ab, aber sie könnten nichtsdestoweniger in den Atomkrieg eingreifen. Da haben wir es, es ist möglich. Das besagt noch nicht, dass er seine Raketen tatsächlich auf russisches Hoheitsgebiet abschießt. Ich will keine Panik machen, Herr Wehr. Unter keinen Umständen. Er wird Order haben, die Waffen auf keinen Fall in fremde Hände fallen zu lassen. Das würde bedeuten... Selbstvernichtung. Das liegt doch auf der Hand. Da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hat er damit gedroht, seine Raketen abzuschießen. Natürlich. Er wird versuchen zu pokern. Aber gesetzt der Fall, er vernichtet sich selbst. Er hat 192 Sprengköpfe an Bord. Das Boot liegt keine 80 Seemeilen von Murmansk entfernt. Oh Gott. Guten Abend. Hallo Helmut. Hallo Erich. Habt ihr die Nachrichten gehört? Es lag ein Drachen in der See, auf dem Grund des Meeres. Ein Drachen des Unheils. Und als man ihn weckte, bäumte er sich auf und spie Feuer über die Welt. Und die Welt verbrannte. So geschah es, wie die heiligen Bücher der dunklen Jahrhunderte berichten. Wollen Sie damit sagen, dass damit dieses U-Boot gemeint sein könnte? Sag mal, hast du getrunken? Nein, ich habe nichts getrunken, aber ich habe eine ganz besondere Überraschung für euch. Wisst ihr, was die Position 17 Stunden 52 Minuten 40 Sekunden Rektaszension und 28 Grad 15 Minuten und 20 Sekunden Deklination bedeuten? Das ist exakt die Position der Sibyllen im Herkules. Ja, richtig. Und was noch? Was heißt und was noch? Wir betreiben heutzutage zu wenig Stellarastronomie, mein Lieber. Vor 50 Jahren hätte das jeder Astronomiestudent im ersten Semester auf Anhieb gewusst. Na, keine Ahnung? Na komm, mach's nicht das spannend. Was ist denn los? Also, ich habe heute einen Brief von Professor Bader von Socorro bekommen. Ja. Ich hatte ihm ebenfalls die Frage gestellt, was fällt Ihnen von Herkules ein? Er antwortet: What lousy astronomers we are. 17 hours, 52 minutes, 40 seconds, 28 degrees, 15 minutes, 20 seconds. Remember, it's the good old apex. Maybe we listen into the asshole of the future. Oh, verdammt. Also doch, es passt alles zusammen. Ja, der gute alte Apex, das ist es. Die Warnung aus der Zukunft. Und jetzt wissen wir auch, warum wir in dieser Position kein stellares Objekt entdeckt haben. Dort befindet sich keins. Noch nicht. Aber eines Tages wird sich doch die Sonne und mit ihr die Erde befinden. Die Pekuliarbewegung, das ist des Rätsels Lösung. Das ist genau der Punkt, auf den sich das Sonnensystem zubewegt. Wenn etwas von unseren Nachfahren aus der Zukunft zu uns kommt, dann kann es nur von dort kommen. Seit 10 Jahren treffen Bruchstücke dieser Botschaft ein. Wir haben sie auf Bändern verzeichnet und schlafen darüber. Wir müssen jetzt sofort handeln. Womöglich betrifft diese Warnung tatsächlich die Konfrontation in der Barentssee. Helmut, du rufst jetzt sofort Kuczynski an. Er muss die Informationen freigeben. Sie müssen raus. Sie müssen an die Presse, an die Nachrichtenagenturen. Frau Bodenstedt, bitte fragen Sie Frau Jost, wie weit sie ist. Ja. Vielleicht hat sie schon so viel beisammen, dass wir einen zusammenhängenden Text herstellen können. Es wäre wirkungsvoller, wenn wir die gesamte Botschaft präsentieren könnten. Denn mir ist vollkommen klar, dass wir auf größte Skepsis stoßen werden. Aber wir müssen alles versuchen. Vielleicht hängt unser Überleben, das Überleben der Menschheit, davon ab. Grüß dich, Ute. Grüß dich, Vera. Guten Tag, Frau Just. Hallo, Frau Just. Sie haben es geschafft, ja? Ja, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Bin gleich soweit. Dann lassen Sie mal hören. Wie kann man die Musik nicht abschalten? Nein, tut mir leid, aber wir haben eine Krisensituation. Wir müssen das Gerät eingeschaltet lassen, wenn wir nicht bei der Aufnahme sind. Wegen des Zwischenfalls mit dem Atom-U-Boot. Ja. Der amerikanische Kapitän hat den Russen ein Ultimatum gestellt. Es läuft jetzt um 12 Uhr ab. Er will seine Raketen abfeuern, wenn sie ihm keinen freien Abzug gewähren. In der Nachrichtenredaktion ist der Teufel los. Oh Gott. Was für ein wunderschöner Tag. Alles ist in bester Ordnung. Hoffen wir, dass die Nachrichtenredaktion uns das bestätigt. Sie hören uns wieder nach den Nachrichten. Wir bringen Nachrichten. Moskau, Washington. Die Krise um das amerikanische Atom-U-Boot, das seit 22 Tagen nordöstlich von Bardö auf dem Grund der Barentssee liegt, hat sich in den letzten Stunden dramatisch zugespitzt. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat der Kapitän des U-Boots gestern in einer Auflassboje die Sowjets ultimativ aufgefordert, ihm freien Abzug zu gewähren. Würden die Fangnetze und Minen, mit denen sein Boot umgeben ist, nicht binnen 24 Stunden entfernt, werde er seine Raketen auf Ziele in der Sowjetunion abfeuern. Die Frist des Ultimatums läuft zur Stunde ab. Der Sonderbotschafter des amerikanischen Präsidenten, Arthur McCauley, ist von Moskau nach Poljarny geflogen, dem sowjetischen Marinestützpunkt auf der Halbinsel Kola, um mit hohen russischen Marineoffizieren und U-Boot-Spezialisten weitere Schritte zu beraten, die geeignet sein könnten, die Krise zu entschärfen. Die Vereinigten Staaten haben inzwischen eingeräumt, dass es sich möglicherweise doch um einen Navigationsfehler gehandelt haben könnte, der zu einer Verletzung der sowjetischen Hoheitsgewässer geführt hat. Bangkok. Wie schon mehrfach berichtet, sind vietnamesische Einheiten tief auf thailändisches Gebiet vorgedrungen. Die Kämpfe sollen sehr verlustreich gewesen sein. Die USA haben inzwischen einen Flugzeugträger und weitere Flotteneinheiten in den Golf von Siam entsandt. Der amerikanische Präsident hat eine massive Erhöhung der Militärhilfe zugesagt. Der Persische Golf ist ein totes Meer, gab ein Sprecher der Bewegung Greenpeace bekannt. Durch die verheerende Ölpest der letzten Jahre seien tausende von Arten der Meeresfauna und Flora vernichtet worden. Die einst so artenreichen Fischgründe, vor allem der südlichen Golfanrainer Staaten, glichen einer unterseeischen Mondlandschaft. Das Wetter? Fortbestand der stabilen Hochdruckwetterlage. Temperaturen 26 bis 28 Grad. Nachts 18 bis 22 Grad. Soweit die Nachrichten. Es ist 5 Minuten nach 12. Es ist nicht alles okay, wie wir gehört haben. Aber die Spezialisten sind vor Ort. Der amerikanische Sonderbotschafter hat schon den Taucheranzug an. Gleich wird er runterschwimmen und anklopfen und sagen, Jimmy, mach keine Dummheiten, ich bin da, um dich rauszuholen. Was macht der amerikanische Sonderbotschafter wohl tatsächlich? Ich vermute, dass er sich mit seinem russischen Kollegen darüber unterhält, wie man das Boot auf kaltem Wege unschädigt. Du meinst vernichtet? Ja, wenn es sein muss, bestimmt. Und in diesem Stadium gibt es ja wohl kaum eine andere Möglichkeit. Die opfern die eigenen Leute? Mehr als 120 Mann. Denk an die Millionen Menschen, die sterben würden, wenn der sture Kerl seine Drohung wahr macht. Auf jeden Fall werden sie zu verhindern suchen, dass die Raketen in russische Hände fallen. Vielleicht schießen sie ja zum Nordpol, wenn wir Glück haben. Ich bin jetzt soweit. Also bitte. Herr Dr. Leininger, Herr Dr. Lehr, bitte sofort ins Nachrichtenstudio. Ja? Nein, Dr. Leininger ist nicht richtig. Herr Wieler und Herr Dr. Leininger, bitte sofort ins Nachrichtenstudio. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Sondermeldung. Wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS vor wenigen Minuten bekannt gab, hat der Kapitän des aufgebrachten amerikanischen U-Boots seine Drohung wahrgemacht und die erste seiner 24 Trident 1-Raketen abgefeuert. Die Rakete ist mit 8 nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet, die unabhängig voneinander 8 verschiedene Ziele ansteuern können. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen gezielten Schuss handelt, der möglicherweise einen Gegenschlag auslösen könnte. Trotzdem ist kein Anlass zur Panik gegeben, denn Moskau und Washington stehen seit Tagen über den sogenannten heißen Draht ständig in Kontakt. Bitte bewahren Sie Ruhe und lassen Sie Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet. Und vergewissern Sie sich, dass auch Ihre Nachbarn Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet haben. Ich wiederhole, bitte bewahren Sie Ruhe und lassen Sie Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet. Vergewissern Sie sich, dass auch Ihre Nachbarn Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet haben. Ende der Durchsage. Oh Gott, das ist so schlecht. Vincendo una terribile guerra verso la fine del medioevo. I nostri documenti saranno una delle. Ihr hört die Stimmen eurer Damen nach Fahrt. Nach eurer Zeitrechnung schreiben wir das Jahr 3012. Ein Jahrtausend des Siechtums und der Barbarei liegt hinter uns. Ihr habt es leichtfertig verschuldet durch einen schrecklichen Krieg, der im ausgehenden 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Unsere Unterlagen über jene Zeit sind spärlich. Wenig ist übrig geblieben. Es soll eine Zeit der Weltuntergangsbedingungen gewesen sein. Prophiten zogen durch das Land, die sagten, alle Welt wird brüllen und schauriges Tönen unternehmen. Und es verbrennt die Erde und tilgt das ganze Geschlecht der Menschen und alle Städte mit dem Sand, den Flüssen, den Meeren. Alles wird er entzünden, denn es wird zu schwärzlichem Staub. So geschah es. Und sie sagten, groß wird die Furcht und reicht bis zu den Wolken. Und der Pilz überschattet weites Land, aber der Pilz ist giftig. Und Tausende sterben einen qualvollen Tod. So geschah es. Und sie sagten, alle, die diesen Dunst atmen, werden sterben. Die Häuser und Kirchen werden brennen. Und das Vieh auf den Weiden wird in diesem Dunst sterben. So geschah es. Und sie sagten, es wird kommen Regenflut, die alles verschlingt. Und Schwefel fällt vom Himmel. Und viel verheerender Hagel von Steinen. Und so ist es über uns gekommen, wie die heiligen Bücher der dunklen Jahrhunderte berichten. Von den Menschen auf Erden wird kaum mehr ein Drittel am Leben sein. So geschah es. Nicht mehr Welt ist die Welt, wenn die Menschen gehen zugrunde. Übel brennend, dann schauen die Unglückseligen zum Himmel, welcher nicht mehr von Sternen, vielmehr im Feuerschein leuchtet. Und so geschah es. Sie sagten, mit solcher Gewalt wird rasen das Feuer auf Erden, wie sich das Wasser ergießt und die ganze Erde vernichten. Berge verbrennt, entzündet die Flüsse und leere die Quellen. Und so geschah es. Sie sagten, Asien wird gänzlich verbrennen und bis zu den Inseln erglänzen. Und so geschah es. Und es brannte bald die ganze Erde. Und sie sagten, Feuer wird alles zerwalten, als feinen Staub übergehen. Hochbelaubte Gipfel der Berge und sämtliche Menschen. Das sie den Erdboden gleich. Und das Feuer wird garstlich verzehren, hingekauert am eigenen Boden. Dein Reichtum vergeht. Auf deinen Grundmauern hausen von nun an Wölfe und Füchse. Und dann wirst ganz verlassen du sein, als wärst du gar nicht. Und so geschah es. So verlassen von sterblichen Menschen wird sein das Weltall, dass einer sich verwundert, falls er noch erspäht auf Erden Menschenspur. Und so geschah es. Es lag ein Drachen in der See, auf dem Grund des Meeres, ein Drachen des Unheils. Und als man ihn weckte, bäumte er sich auf und spie Feuer über die Welt. Und die Welt verbrannte. So geschah es. Wie die heiligen Bücher der dunklen Jahrhunderte berichten.